Die zuständigen Vizeminister und Abteilungsleiter des DVK-Außenministeriums trafen sich am 11. und 12. Januar mit den diplomatischen Vertretern und den Vertretern der internationalen Organisationen in der DVK und führten mit ihnen Gespräche. Dabei verwiesen die koreanischen Beamten darauf, dass sich die Armee und das Volk der DVK dafür einsetzen, getreu der Neujahrsansprache des obersten Führers der Partei, des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzenden der PDAK, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK und obersten Befehlshabers der KVA mithilfe der großen Triebkraft der Selbsthilfe und eigenen Stärkung den siegreichen Fortschritt des Sozialismus zu beschleunigen. Aus der Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un informierten sie die ausländischen Gäste über den Kurs auf die Eröffnung des breiten Weges zur selbstständigen Landesvereinigung mit vereinter Kraft der ganzen Nation und über den außenpolitischen Standpunkt des Landes, mit eigener Kraft den Frieden und die Sicherheit des Staates zu schützen, wie auch zum Schutz des Friedens und der Sicherheit der Welt beizutragen, mit den Ländern, die die Souveränität anstreben, die gut nachbarlichen Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit auszubauen und zu vertiefen und sich um die Verwirklichung der wahren internationalen Gerechtigkeit zu bemühen. Die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen bedankten sich für die Information der koreanischen Seite, wünschten dem koreanischen Volk Erfolg bei der Verwirklichung der Aufgaben aus der Neujahrsansprache und äußerten den Willen, sich um die Entwicklung der Beziehungen mit Korea zu bemühen. Die Gesprächspartner tauschten miteinander offenherzig die Meinungen über die Wege zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen aus.